Telekom Doppelfernsprecher Kottbusserdamm 88 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine ältere Dame in einem dunkelblauen Kostüm, die hier mit schwarzen Lackschuhen und gelben Gummihandschuhen ausgerüstet die Kacheln des Eingangsbereiches des kleinen Modehauses putzt mit einem Schrubbtuch und einem Schrubber, sowie eine Baustelle, die hier sieht aus wie eine Absperrung, die hier links und rechts des Eingangs von Lehmann Textilsüppers aufgestellt ist und die auch hier noch in die Ecke, in die Bürgnerstraße hereinreicht. Ob es sich dabei um Kabelverlegungsarbeiten oder Rohrverlegungsarbeiten handelt, ist von hier aus nicht zu erkennen. Ansonsten, außer einigen tausend Fahrrädern, die hier an das Geländer des U-Bahn-Eingangs angeschlossen sind, sowie einem umgefallenen orangen Herrenfahrrad der Firma Adventure, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.